2016 Doppel-J, so viel Crap, die Justus Jonas. Du sagst deinen Freunden, du bist nicht, um zu hören, du flowst krass. Ho, was willst du mit deinen schwulen Tapes erreichen? Ich schreib Texte aus dem Bauch, aber deine sind nur scheiße. Deine Crew bricht sich die Leiste beim Twerken im Klo. Ich will Stress mit allen Rappern, denn die meisten sind Schmutz. Du willst mit Rap ficken, dann lasse ich dich bluten. Ich bring den Sound aus dem Keller für unter 20 Minuten. James Jenkins, der Friedhofsfreund, deine Crew ist viel zu toll und orientiert sich vom Sound stark am Backstreet Boy. Schau, du hast deine Freunde und Kugeln für Feinde. Ich brauch kein Manager, denn ich regel die Scheiße alleine. Egal ob Headset oder Mike, ich bin der Coolste, den es gibt. Coolste war's, das grüßt, doch ich grüße nicht zurück. Dein Rap verkleidet sich als Frau und steht für Gleichberechtigung. Doch egal, was du bist, ich bring dich Spasten einfach um.